abgefärbtem Haar. Dachte, diese Braut, die kriegst du einfach um. Doch dieses Attentat nahm sie mir höllisch krumm. Der rote Engel, du, so geh ich auf sie zu. Bin ein Supermann, der alles weiß und kann. Zauber dir ein Schloss und klau den Mond. Mensch, du bist krank, dir fehlen die... Alter, wieso?